the road 可以改成 on the road。That night, he decided that he could no longer live as a prince. 这个是非常重要的一个句型。Decide 后面接 that 从句，这里不是做决定讲，所以要注意。That night, 他认为或者是他相信 ，he could no longer live as a prince， 不可以再做王子了。He must go out and try to understand the life of the people. 他必须要走到街上，体验人民的疾苦。Leaving his wife and a baby son, he joined a group of pilgrims who wandered through the country. Leaving 表示伴随的动作，那么他离开了自己的妻子和他的年幼的儿子。He joined a group of pilgrims, 参加了这一队人的行程。Who 代表定语从句，他们是在整个的国家行走的。 One day he sat quietly under a tree.And said he would not leave the place until he understood how to live and what life meant. When he got up and joined his friends again, he said he had found what he wanted, and he talked with them until they all agreed that he was right. For the next 40 years, the Buddha, as monk called him, went about the country preaching the faith. He taught that by thinking, acting, and feeling rightly.Men could be happy, and that true happiness was to be free of wrong desires and empty hopes. He called this Nirvana, the perfect state, which man reached when he had grown to be part of goodness itself. 那么大家来看一下第一句话。One day he sat quietly under a tree, sat under a tree, 那么他坐在树下。And said, he would not leave the place until he understood how to live and what life meant. 这个地方要注意 ,said, S-A-I-D, 代表过去式。那么我们要注意在说英语的过程中 ,say 是代表普通的动词原形 ,say, 单数第三人称 ,S-A-Y-S, 不能读成 says, 要读成 says, 发小 a 的声音像床 ,bed 那个发音。所以要读成 says， 这个 said 过去式过去分词也要读成 said as in bed， 而不可以读成 said， 大家要注意这三个词的发音。下面他认为他直到，这个要注意 not until， 直到什么什么才，直到他了解生命的意义是什么之后，他才能离开这个地方，代表他一直坐在树下。那么现在目前给我的感觉有点像 Isaac Newton， 像牛顿一样。那么 He sat under a tree and he discovered the first law， 那么发现了牛顿的定律，或者叫万有引力定律，所以也是坐在树下发明的。所以如果大家有什么关于困惑方面的问题，就可以直接坐在树下。不太清楚周老师是不是有这样的经历呢？ 坐在树下啊，能够悟出很多的道理，这也可能不是一般人所能够做到的，也许只有一些伟人能够做到。但是呢，的确，大树底下好乘凉，如果坐在大树下呢，确实给人一种非常惬意的感觉。 是这样的，大家可以在晴朗的天气里，那么来到树下，来想一些自己的事情，关于自己的人生目标和未来的发展。那么在历史上应该至少有三个人从中受益，第一个就是 waited for the rabbit under the tree， 我们叫守株待兔，他等到了一只兔子的到来。第二位有可能就是这个我们这一篇课文中讲的这个人物。第三位就是我们的 Isaac Newton， 那么因为在树下掉了一个苹果，所以就想起了万有引力定律。所以周老师将来坐在树下的时候，有可能从树上会掉下来很多的东西，有可能人生就得到了一个升华。 我希望大家呢能够借助一下王老师给大家的这个建议，有机会的话呢，多到大树底下去背背课文，背背单词，听听英语什么的，相信大家有一天这个英文一定能够有一个飞速的提高。 嗯，那么再问周老师一个关于常识方面的问题 ，Is it okay for me to sit under a tree in the thunderstorm？ 在雷雨天气中，我坐在树下可以吗？ 这是肯定不行的，那也希望大家呢在雷雨天气里面千万不要躲在树底下。 It's going to be very dangerous， 肯定会非常危险的。 When he got up and joined his friends again, he said he had found what he wanted, and he talked with them until they all agreed that he was right. 当他站起来，加入到朋友的团队中之后，他说他发现了 what he wanted, 他想要的东西。那么大家问别人，你到底想要什么，就可以问 what do you want, 你想要什么呢？那么这里还是可以说发现自己想做的事情 He had found what he wanted to do 要注意 what 后面接一个 somebody 后面可以接一个动词他做的事情他说的话都可以例如你做的事 what you did 你说的话 what you said 老师说的话 what the teacher said 老师做的事、what the teacher did 这个一定要注意然后他和他们一直谈论，直到他的朋友们都同意他的想法是正确的。下面大家看一下，下面这句话，在剩下的40年中，那么大家要注意下一个句子中的句型 for the next 40 years， 在余下的40年中。在这句话中我们要注意两个句型第一个是余下的40年就是 the next 40 years 下一个是 went about someplace doing 在什么地方去漫游来做什么事情 doing something 代表伴随 the next sentence he taught that by 通过什么方式来教授那么他是通过什么方式呢 thinking, acting, and feeling 那么是思考行为和感受那么另外要注意的一个句型是 be free of 那么不受什么的控制代表我们的人生真正的能得到一些思维上的自由 be free of 不再受什么的控制那么我们来看一下这一段的最后一个句子要注意 man M-A-N 很多听众会问前面为什么没有定冠词 它还是一个单数这里 man 代表 human being 整个的全人类所以不加任何的冠词如果要是这样的话它是表示人类后面的动词要用单数大家在使用的时候请一定注意 He visited his father and wife again and his little son grew up to be one of his most faithful followers After Gautama died his followers were driven out of northern India by the priest of the Hindu religionThey did not like his teaching that all men are brothers. But Buddhism spread into the south of India and China and many other countries. 那么我们看一下最后一段。第一句话中有一个 visited somebody, 叫拜访某人。例如我昨天拜访了我的祖父母。I visited my grandparents yesterday.那么第二个要注意 grew up to be 那么成长为一个什么样的人例如这个男孩子成长为一个男人 The boy grew up to be a strong man 下一个句子在他死后 after somebody died 那么另外一个句型是 be driven out of 被驱逐出去例如他因为不负责任被我们小组驱逐了 He was driven out of our team because of his irresponsibility 那么下一个句子、They did not like his teaching that all men are brothers 要注意 did not like something 不太喜欢某人的想法这个 teaching 就是他的一种思维方式例如我不喜欢你的想法I do not like your idea 也是同样的一种表达在这段中的最后一句话 spread into 叫传入或者叫进入某一个地区那么它的类似的句型还有一个 spread over 那么在什么地方传播开来或者叫爆发那么比较可怕的一个句子可以说 the disease spread over the city 那么在城市中爆发了这种疾病 好我们的时间呢也已经差不多了今天非常感谢王璐老师的精彩讲解同时呢也感谢朋友们的收听 OK, that's all for today Goodbye everyone Until next time, goodbye 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Listeners, 朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座德语三百句。在这次节目中，我们学习第29课《游览市容》。 Heute haben wir Lektion 29, Stadtrundfahrt. 在学习新的一课前，我们先复习上一次课学习的内容。上一次课里，我们谈到了有关郊游和天气的话题。现在请您听一个对话。Herr Gärtner, was haben Sie am Wochenende vor? Ich will Chinesisch lernen.Oder Briefe schreiben. Wenn das Wetter sehr schön ist, wollen ich und mein Mann am Sonntag einen Ausflug machen. Wollen Sie mitkommen? Sehr gern. Wohin wollen Sie fahren? Zum Naturpark. Der Park ist sehr schön. Wann werden Sie losfahren? Am Morgen um 7 Uhr. Und wann werden wir zurück sein? Am Nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr. Da komme ich natürlich gern mit. 请您再听一遍这个对话。 Herr Gärtner, was haben Sie am Wochenende vor? Ich will Chinesisch lernen oder Briefe schreiben. Wenn das Wetter sehr schön ist, wollen ich und mein Mann am Sonntag einen Ausflug machen. Wollen Sie mitkommen? Sehr gern. Wohin wollen Sie fahren? Zum Naturpark.Der Park ist sehr schön. Wann werden Sie losfahren? Am Morgen um 7 Uhr. Und wann werden wir zurück sein? Am Nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr. Da komme ich natürlich gern mit. 今天我们学习的话题是游览市容，主要了解一下德国首都柏林的情况。 Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. 柏林是德国的首都，句子里的 von表明所属关系，意思是德国的。 Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. 我们再说一说，柏林是德国最大的城市。 Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. Deutschland 是德国的意思，在德国这个单词词尾加了一个 s， 变成 Deutschlands， 意思是德国的。也表明所属关系，请再听听这个句子。 Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. 我们要了解一下柏林这个城市有多少人口。 Wie viele Einwohner gibt es in Berlin? 柏林有多少人口？ Wie viele Einwohner gibt es in Berlin? Wie viele Einwohner gibt es in Berlin? 柏林有340万人口，百万用德语说是 die Million。 3,4 Millionen。3,4 Millionen。 句子里的 comma 是点的意思，再读一读。 3,4 Millionen。 我们再了解一下柏林的面积有多大。 Wie groß ist die Stadt Berlin? 柏林的面积有多大 ？Wie groß ist die Stadt Berlin?Wie groß ist die Stadt Berlin? Berlin 的总面积为883平方公里。 Berlin hat eine Fläche von 883 Quadratkilometern. 句子里的 Fläche 是面积的意思。德语平方公里的读法是 Quadratkilometer. 请跟着读一读。 Quadratkilometer. Quadratkilometer. 883平方公里怎么读呢？ 883 Quadratkilometer. 883 Quadratkilometer. 请再把全句读一读。 Berlin hat eine Fläche von 883 Quadratkilometern. Berlin hat eine Fläche von 883 Quadratkilometern. 有览市容时都要到市中心看一看。 Wir fahren jetzt durch die Innenstadt. 现在我们穿过市中心。 Wir fahren jetzt durch die Innenstadt. Wir fahren jetzt durch die Innenstadt. 我们把刚才学过的句子连成了一个对话，请大家听一听。 Wir fahren jetzt durch die Innenstadt. Wie Sie wissen, ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland. Ja, wie viele Einwohner gibt es in Berlin? 3,4 Millionen. Wie groß ist die Stadt Berlin? Berlin hat eine Fläche von 883 Quadratkilometern und ist die größte Stadt Deutschlands. 句子里的 wie Sie wissen 是一个从句，意思是正如您所知道的。全句话是 wie Sie wissen ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland。意思是正如您所知道的，柏林是德国的首都。请再听一遍这个对话。 Wir fahren jetzt durch die Innenstadt. Wie Sie wissen, ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland. Ja, wie viele Einwohner gibt es in Berlin? 3,4 Millionen. Wie groß ist die Stadt Berlin? Berlin hat eine Fläche von 883 Quadratkilometern und ist die größte Stadt Deutschlands. Berlin 有许多地方值得看一看，比如博物馆。 In Berlin gibt es viele Museen. 在柏林有许多博物馆。 In Berlin gibt es viele Museen. In Berlin gibt es viele Museen. 在柏林还有一段柏林墙，它记载着曾经分裂的德国的一段历史。要想参观一下，怎么说呢 ？Die Berliner Mauer möchte ich auf jeden Fall sehen. 无论如何，我想参观一下柏林墙。Die Berliner Mauer 是柏林墙的意思。Auf jeden Fall.是一个词组，意思是无论如何，请再听听这个句子。 Die Berliner Mauer möchte ich auf jeden Fall sehen. Die Berliner Mauer möchte ich auf jeden Fall sehen. 柏林的市中心有一条著名的、漂亮的商业大街。 Das ist eine bekannte und elegante Geschäftsstraße. 这是一条著名的、漂亮的商业大街。 Das ist eine bekannte und elegante Geschäftsstraße.Das ist eine bekannte und elegante Geschäftsstraße. 这条大街上还有旅馆、餐馆、咖啡馆和商店。我们听听这句话。 Hier sind so viele schöne Hotels, Restaurants, Cafés und Kaufhäuser. 这里有这么多漂亮的旅馆、餐馆、咖啡馆和商店。 Hier sind so viele schöne Hotels, Restaurants, Cafés und Kaufhäuser.Hier sind so viele schöne Hotels, Restaurants, Cafés und Kaufhäuser. 除此之外，这条大街上还有购物中心和娱乐中心。 Das ist ein großes Einkaufs- und Vergnügungszentrum. 这是个大的购物和娱乐中心。 Das ist ein großes Einkaufs- und Vergnügungszentrum. Das ist ein großes Einkaufs- und Vergnügungszentrum. 娱乐中心这个词不好读，我们再读一读。 Vergnügungszentrum, Vergnügungszentrum. 下面请听一个对话。这两位朋友正在游览市中心。Ich habe gehört, in Berlin gibt es viel zu sehen. Ja, zum Beispiel Brandenburger Tor, Berliner Mauer. Die Berliner Mauer möchte ich auf jeden Fall sehen. Sehen Sie hier, das ist eine bekannte und elegante Geschäftsstraße.Hier sind sehr viele schöne Hotels, Restaurants, Cafés und Kaufhäuser. Was ist das? Das ist ein großes Einkaufs- und Vergnügungszentrum. 对话里的 Brandenburger Tor 是柏林的勃兰登堡。我们再听一遍这个对话。Ich habe gehört, in Berlin gibt es viel zu sehen. Ja, zum Beispiel Brandenburger Tor, Berliner Mauer. Die Berliner Mauer möchte ich auf jeden Fall sehen. Sehen Sie hier, das ist eine bekannte und elegante Geschäftsstraße. Hier sind sehr viele schöne Hotels, Restaurants, Cafés und Kaufhäuser. Was ist das? Das ist ein großes Einkaufs- und Vergnügungszentrum. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören.